Willkommen zu unserer Besprechung von Agent Carter, Episode 5, Staffel 2, mit dem Titel The Atomic Job. Wollen wir mal zuerst mit einem Charakter beginnen, zu dem wir vielleicht einiges sagen können. Hast du da jemand Spezielles im Sinn? Ja, für diese Folge habe ich Whitney Frost direkt als erstes. Mhm. Weil ich würde jetzt nicht sagen, dass wir enorm viel über sie erfahren haben in dieser Folge, aber es gab so drei Punkte, die ich mir gemerkt habe. Und zwar fragt sie ihr Mann einmal, what are you? Und dann sagt sie, whatever I want. Ja. Also, was bist du? Und sie sagt, was immer ich will. Und das fand ich irgendwie so einen guten Moment, so irgendwie die letzten paar Folgen war sie sich zwar schon bewusst, dass sie irgendwie machtvoll wird oder ist, aber jetzt ist wie so ein Punkt gekommen, wo sie es auch owns it. Wo sie sich immer stärker darüber auch freut oder sagt, ich bin machtvoll und will das einsetzen. Ja. Und ich habe es aber noch nicht ganz verstanden, quasi, was immer ich will, wie konkret sie das jetzt meint. Gestaltwanderin ist ja nicht und so, wir wissen noch gar nicht, was dieses Dark Matter dann überhaupt für Auswirkungen hat. Ja, es ist noch sehr offen. Genau, ob ja, sie das nachgedacht, ne? Und ob sie das so konkret meint oder ob sie meint, sie hat jetzt die Macht dazu, halt ihr Leben und die Welt so zu gestalten, wie sie es gerne möchte. Ja, vielleicht das, ja. Was sie ja später auch sagt, dass sie sagt ja, ich bin jetzt so machtvoll, dass der Council, also der Rat dieser Männer, ihr zuhören muss und auf sie hören muss. Und wir wissen ja, dass die sehr viel erreichen können. Also, dass einfach geschieht, was die einfädeln. Ja. Also vielleicht auch eher so im übertragenen Sinn gemeint, dass sie quasi wie das Mittel hat, sich selbst jetzt das Leben zu ermöglichen, das sie gern hätte. Ja. Genau. Denn sie haben ja versucht, eine Atombombe zu stehlen oder zu holen und dann, dass da die Idee, dass da wie ein Mensch die Macht einer Atombombe, also jetzt so metaphorisch, diese Dark Matter wird aus diesen Atombombenentzündungen geholt, dass dann jemand so, eigentlich schon, dass man es gar nicht mehr beschreiben kann, wie viel Energie oder Macht da in einer Person steckt. Ja, ja. Dass es das vielleicht genau noch so gedacht ist, dass es noch so offen bleibt und deswegen dann, aber man weiß, es muss einfach irgendwas mega krasses sein und Wilkes, oder? Der redet ja davon auch, dass da etwas ihn so wegzieht oder dass da... Ja, dass ihn etwas anzieht. Genau, etwas Größeres und so und da, ich glaube, da steckt noch mehr dahin. Also logisch, ja. Da kommt dann, da sind dann wohl diese größere Kräfte im Spiel. Ja, da will er ja auch ganz, ganz am Ende will er da ja noch drauf eingehen. Genau. Ja. Und was auch passiert ist diese Folge, ist, dass unser Bösewicht, also Whitney Frost, geäußert hat, was ihr Ziel ist. Mhm. Wobei das noch sehr allgemein gehalten ist. Also sagt ihr irgendwann, to bend the world to our will. Ja. Und dann sagt sie noch, no more war, no more fear. Da weiß ich nicht. Also ich fand es einfach gut, weil wir haben da ja schon etwa mal drüber gesprochen, was wollen einzelne Bösewichte eigentlich. Und eben da, jetzt kommt Spoiler zu Daredevil und Agents of S.H.I.E.L.D. für alle. Mhm. Wir schreiben in den Kommentar, von wann die Spoiler sind. Wo ja wir mit Agent Ward und Kate Argent in Teen Wolf sehr persönliche Bösewichte haben, die eigentlich so persönliche Ziele haben und nicht jetzt irgendwie an eben der Weltbeherrschung oder so interessiert sind. Und mit Fisk bei Daredevil haben wir einen, der jetzt auch nicht die Weltbeherrschung will, aber der doch eine Stadt irgendwie so gestalten will nach seinen Vorstellungen, also der schon so ein bisschen in größeren Dimensionen denkt, allerdings jetzt nicht unbedingt einen persönlichen Rachefeldzug gegen einzelne Menschen hat oder so. Und deswegen, seitdem wir darüber gesprochen haben, finde ich es immer spannend. Spoiler wieder vorbei. Seitdem wir darüber gesprochen haben, finde ich es immer spannend zu schauen, was sagen die einzelnen Bösewichte eigentlich über ihre Ziele. Ja. Und was sagen sie selbst und was sehen wir, was ihre Ziele sind. Und da hat sie das jetzt gesagt. Und ich weiß nicht, ob sie das ernst meint mit No More War oder No More Fear. Oder ob eben nicht das vom Anfang wichtiger ist, dass sie sagt, ich kann jetzt sein, was immer ich will. Ja, also und das andere ist mehr eine Ausrede. So, ich hole mir diese Kräfte zu meinem Weltfrieden und so weiter. Genau. Also das sieht man auch öfters, dass so Bösewichte ihre eigene Macht dann halt vergrößern wollen und das dann aber so erklären, ja, aber durch das gibt es dann weniger Gewalt auf dieser Welt oder so. Ja, exakt. Aber es ist cool, dass eben eine Frauenfigur diese Position hier einhält. Ja, und mit so einer Stimme. Oh, die ist der Hammer. Die ist so toll. Es ist irgendwie so rauchig, aber doch nicht zu rauchig. Ja. Es ist genau so samtweich. Und das Letzte, wo ich mich gefragt habe, vielleicht hast du es auch gesehen oder nur ich, ich hatte das Gefühl, Frost hat dieselbe freudige Faszination für Peggy, wie Dottie es auch hat. Also, ja. Dass irgendwo gab es diesen Punkt, wo ich dachte, Frost freut sich richtig gegen Peggy angehen zu können. Ich weiß aber gar nicht mehr, wo ich das dachte. Also, man wusste sich gegenüberstehen und dann... Ich weiß es gar nicht mehr. Also das ist das einzige Mal am Ende, dass sie sich treffen, oder? Ja, vorher sehen sie sich nicht. Ja, da muss es da gewesen sein. Also einfach so, das hatte ich das Gefühl, wieder diese Freude, diese Frau gegenüber zu haben. Ja, aber vielleicht sah das auch einfach nicht. Ja, das war's zu Frost von meiner Seite. Ich freue mich über die. Vielleicht an Frost anknüpfend ist eine Szene passiert, die mir sehr gut gefallen hat. Spielt auch wieder in die Bösewicht-Sache mit rein, als sie diesen Mafioso trifft. Ja. Übrigens auch ein Privatdetektiv bei Veronica Mars. Sehr witzige Figur. Ja, den kennt man von anderen Sachen noch. Ja, ja, genau. Ich finde den immer lustig. Und wir haben ja, glaube ich, damals in unserer Bösewicht-Folge oder auch mal bei Agents of S.H.I.E.L.D. Darüber gesprochen, dass ich ziemlich kritisch gegenüber diesen Mafia-Darstellungen eingestellt bin. Also, weil ich finde, dass Mafia, auch wenn sie quasi als böse dargestellt werden oder so, haben die eine Unmenge an Filmen, die sie eigentlich romantisieren und die sie so like, also Gangsters sind ja eigentlich eher eine coole Filmfigur und eine Filmfigur, die man gerne zuschaut und die witzig sind auch und immer auch einen gewissen Charme haben. Und ich denke manchmal, die Mafia ist so eine furchtbare Organisation. In allen, also in allen möglichen denkbaren Aspekten. Und ich meine Filme, die tatsächlich mal dieses Problem angehen, haben sie enorm schwer. Also ich meine, italienische Filmemacher, die sich trauen, Filme über die Mafia zu machen, sind ja, ich glaube, es wurde auch in den letzten Jahren einer umgebracht, aber das ist ja enorm schwierig, das überhaupt zu versuchen. Und deswegen hat mir diese Szene so gut gefallen, weil erst dachte ich wieder, ja, wieder mal so ein Mafioso, den wir ein bisschen witzig finden können. Und dann ist er ja auch, ich finde den, also er kommt ja schon mal drüber, hat natürlich viel Macht und so. Aber dann haut er ja diesen Typ zusammen. Ja. Also den schlägt er ja total zusammen. Und ich fand, so wie die Szene inszeniert war, wurde das sehr negativ dargestellt. Also quasi, oh, lässiger Typ und so. Und dann tickt er komplett aus. Und weil ihm jemand gegen den Strich ging und übt da seine Gewaltherrlichkeit aus. Und das fand ich gut. Also das fand ich eine gute Szene, von wegen, da fand ich, wurde damit gebrochen. Es wurde erst so diese charmante, witzige Mafia-Figur eingeführt und dann sozusagen die Gegenseite gezeigt. Ja. So. Keine Verherrlichung, das stimmt. Genau. Ja, das ist eigentlich, hätte genau anders gemacht werden können. Ja. Stimmt. Auch nicht von Anfang an quasi, es wurde nicht direkt als eher als wirklich schlimme Figur dargestellt, sondern er wurde noch so eingeführt und dann wurde es gebrochen. Das hat mir gefallen. Ja, Ich musste da irgendwie an Breaking Bad denken, weil da gibt es auch eine Szene, wo jemand so austickt und dann sozusagen jemand zusammenschlägt, der für ihn arbeitet. Mhm. Aber jetzt deine Perspektive passt eigentlich noch viel besser, dass es wirklich bewusst von den Machern gewählt wird. Also klar, eben zum Zeigen, mit dem ist nicht zu spaßen und das ist jetzt nicht eine Position, die man, wie sagt man, hinaufblicken soll oder so. Ja, und auch nicht verharmlosen oder so. Weil ich habe reine Nervensache mit Robert De Niro als Mafia-Boss, der zum Psychiater muss, auch sehr gerne geguckt und ich fand es wirklich witzig und so. Aber irgendwann wurde mir auch, also, ja. Also ich glaube, es gibt recht viele solche Sachen und eigentlich finde ich es nicht so gut. Ja, das war noch zu diesem Mafioso. Cool. Quasi. Sehr gut. Und dann leiten wir jetzt vom Mafioso zu Sousa über. Die haben immer dieselbe Haarfarbe. Ja. Ja, da auch. Bei Sousa habe ich mir so gemerkt, ich fand es jetzt nicht mega schlimm, aber also bei deiner eigenen Freundin einzubrechen, die dann erstmal Angst haben muss, ist vielleicht schon ein bisschen seltsam. Die Türe so offen lassen, also nicht ideal. Ja. Das ist ein bisschen creepy, weil ich dachte dann, ah ja, vielleicht hat er ja einen Schlüssel von ihr. Das heißt, wenn die Tür zu gewesen wäre und er einfach da, dann hätte sie vielleicht denken können, ah ja, wie heißt dein Vorname? Sousa? Daniel Sousa. Und ich dachte, wenn er einen Schlüssel hätte dann und die Tür zu gewesen wäre, dann wäre sie reingekommen, hätte gedacht, oh, der Tisch ist gesagt, ach, Daniel ist schon zu Hause oder so, oder Daniel hat sich selbst reingelassen. Aber dadurch, dass die Tür halt offen war, ja, war es ein bisschen creepy. Zum Spannung aufbauen. Genau. Und dann hat er ja den Antrag gestellt, ja? Ja, genau, das hat er auch noch geschafft, aber ja, und das führt ja zu dem leider, ja, es ist so gekommen, wie wir gehofft haben, dass es nicht kommt, ne? Mhm. Dass sie sagt, er hängt doch immer noch Peggy nach. Und da dachte ich so, boah, Sousa und Peggy wären wirklich so toll als Freund und Freundin, weil ich dachte, die haben sich wirklich gerne und man sieht es ihnen an. Ich finde nicht, dass jetzt unbedingt, also für mich ist kein Liebespaar-Vibe da, aber dass sie sich gerne haben, ich finde die total süß zusammen eigentlich. Und ich finde halt, Freundinnen können sich auch enorm gern festhaben und haben auch furchtbare Angst umeinander, wenn was ist. Und was mich irgendwie ärgert ist, mit Männerfreundschaften haben wir das ständig im Fernsehen. Ich meine, wir haben Sherlock und Watson im englischen Sherlock, die quasi alles füreinander sind und tiefe Freundschaft und so. Und wir haben Merlin und Arthur im Merlin von 2008 bis was weiß ich. Und dann Dean und Castiel, den Supernatural haben wir. Und früher hatten wir noch bei Karl May, Winnetou und Old Shatterhand. Also all diese Männerfreundschaften, die auch quasi bis als Letzte füreinander da sind, haben wir auch immer das, ohne dass es quasi, ich meine, klar, die werden dann geschippt, aber die Serien zeigen die ja dann nie als Paar. Und deswegen ärgert es mich irgendwie, weil ich denke, können Sousa und Peggy nicht einfach irgendwie enorm gut, also befreundet sein, sehr tiefgehende Gefühle füreinander haben, Angst umeinander haben, weil sie halt auch beide wissen, wie es ist, als Agent im Field zu sein, was ja vielleicht auch nochmal eine andere Art der Beziehung ist als mit Jarvis, weil mit Jarvis ist sie auch sehr gut befreundet, aber quasi der ist wie, auch wenn er jetzt auch viel im Feld ist, ist er halt trotzdem nicht auch ein Field Agent, so wie Sousa, also ja, okay. Nein, anscheinend nicht. Das fand ich echt schade. Genau, ich fand eben dieses Motiv von der Mann hat eine Verlobte, aber hat dann doch diese starke Gefühle noch für jemand, für den anders im Hauptcharakter und so. Das kommt eben bei so Serien mit Frauencharakter im Zentrum so oft vor und da denke ich mir wirklich, ob die Schreiber das irgendwie so meinen. Frauen mögen das, also so diese romantischen Verzwickungen, wo dann aber eben der Mann eigentlich durch das, dass er schon verlobt ist, ist es dann wie noch krasser, dass er ja dann diese Gefühle für die Hauptcharakterfrau so bekämpfen muss und so. Und dann denke ich mir immer so, wer verlobt sich, wenn er ja dann doch so unschlüssig ist? Ja, also es stellt Sousa halt. Ich, ja. Ja. Ich mag Susa eigentlich als Charakter und ich meine, so etwas macht ihn dann einfach ziemlich unsympathisch. Nicht, dass Leute nicht auch unsympathisch sein dürfen, gute Figuren, ja. Aber es ist so, also wenn sie das jetzt dann einfach weg erklären, quasi, also wenn, ja, es ist schon. Oh, und danach so eine tolle Frau. Die Frau spielt, oh, ja, Aurora in Once Upon a Time. Aber ist egal. Mir gefällt diese. Ja, ja. Genau. Ja, fand ich sehr schade und ja, rum. Und eben, wir haben vor dem Podcast über Unreal noch geredet und eben dort gibt es so ähnliche Sachen und das, also ich finde das einfach auffällig, dass das irgendwie immer bei so, immer so immer wieder aufkommt. Und, ja. Ja. Ja. Genau, mal schauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass. Peggy hat jetzt doch diese Verbindung mit Wilkes. Ich glaube, sie hat ja doch jetzt momentan eher Augen für den. Und. Ja. Also, ich hätte es lieber, wenn die dort, die zwei da, ihres Zeug weitermachen ja. können. Hoffentlich. Also, ich weiß auch nicht, wohin das gehen soll. Und. Ja. Also was ich natürlich dann auch so fand, wie man hört, oh, Susa, sie war seine Krankenschwester und hat ihn wieder quasi in der Reha. Hä, warum war sie eigentlich seine Krankenschwester? Ja, da habe ich auch irgendwann, so haben Leute auch darüber geredet, es ist möglich, dass es zu der Zeit nicht so klar definiert ist, dass das nicht mit Therapeuten und Krankenschwestern so klar getrennt. Ah ja, okay. Oder dass er halt... Also musste er wieder in die Reha? Ja, nach der stimmt, letzten das ist doch wieder unlogisch. Oder sie kennen sich noch von früher. Ja. Naja, stimmt, gut. Ja, die Zeit. Ich habe mir das einfach so kurz. Ach, der ist einfach in Los Angeles nochmals. Vielleicht muss man, also ich weiß, ich bin, habe diese Verletzung, diese Behinderung nicht, aber vielleicht ja. geht man da öfters nochmals. Ja, das könnte gut sein. Ja, das kann ich. Ja, und dann dachte ich so. Der Zeit. Und das fand ich auch so ein bisschen Klischee. Ja, die Frau, die mich quasi gepflegt hat. Aha. Natürlich, man ist immer so. Naja, gut, schauen wir, was die Serie weitermacht. Vielleicht überrascht sie uns auch. Ja. Was ich dann zu unseren Agents überhaupt fand, also mir hat das sehr gut gefallen. Ja? Ja. Wie fand ich was? Und so, jetzt ist man ein bisschen verschoben. Ich wollte nur fragen wegen der Verletzung, wo Peggy so gut überstanden hat. Aber das können wir nachher besprechen. Oh, gut überstanden. Ja, das war krass. Da dachte ich, das war jetzt das erste Mal, dass es Peggy so richtig erwischt hat. Ja, genau. Das war mega heftig. Ja. Ich habe wirklich so geguckt und gedacht, oh mein Gott. Und ich glaube, das war noch nie in der Serie bis jetzt der Fall. Also bis jetzt war Peggy echt so, ist irgendwie immer davon gekommen. Also ich kann mich an keine andere Verletzung erinnern, die ich jetzt irgendwie, die mir so geblieben ist. Also sie wurde halt mal ausgenockt oder sonst was. Oder Streifschuss, keine Ahnung. Ja. Aber ich kann mich nicht erinnern. Ah, und einmal hat sie gehinkt oder so. Aber das dachte ich wirklich so, ja krass. Ich glaube, sie hat in Whitney Frost jetzt echt... typisch so eng. Ihr Gegenüber gefunden. Also, nichts gegen Dottie, aber. Also. Was mir so grundsätzlich auch mega gut gefallen hat, war, wie wir jetzt wieder mal ein Team hatten. Ich habe es überlegt, seit Russland, also seit sie da mit dem Howling Commando diese quasi Dark Widow Schule. angegangen waren, war das jetzt das erste Mal, dass wir wieder ein größeres Team hatten. Und was mir halt gefallen hat im Vergleich zu dieser Russland Mission, ist es jetzt quasi das erste Mal, dass wir so ein typisches SHIELD-Team haben, weil wir hatten zwei Field Agents, also mit Susa und Peggy, und wir hatten Jarvis so als einer, der auch Verbindungen hat, was weiß ich, und Rosa heißt sie, oder? Ja, ich glaub's. Also Rosa. Rose oder Rosa? Ja, Rose ist eigentlich auch erst viel älter. Aber wir hatten diesen Wissenschaftler dabei. Also es war so mal ein bisschen eine gemischtere Gruppe. Während in Russland halt eigentlich hauptsächlich Soldaten da waren. Also ehemalige Soldaten und Soldatinnen. Und jetzt hatten wir mal so ein gemischtes Team. Und da dachte ich, ja, das erinnert... Also quasi haben wir jetzt so ein Agents of S.H.I.E.L.D. Team unterwegs, wo ja, ja. Stimmt, das ist ein Proto. Also ja. Weil es wirklich diese Mischung von auch Wissenschaft war, ja, stimmt. Ja. Da hatten sie ja diesen Slow-Motion-Gang ja, in einer Reihe. Ja. Genau. Aber den auch ein bisschen auf den Kopf gedreht, durch das, dass er nicht alles so glatt ist. Ja. Das fand ich echt noch. Das gibt der Serie eben so diesen netten Augenzwinker-Humor. Mhm. Also der harmlos und eben das, das hier jetzt auch wie gefeiert wird. Genau, eben zusätzlich dann jemand mit Behinderung, ja. Zwei Frauen, eine Frau, die als plus-sized gelten kann, oder? Eben dieser ja. Typ von Frauen, die man auch eine dicke selten, Frau, genau. Ja, wo man selten in solchen Positionen ja, sieht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ach, die ist toll. Also das war echt lieb. Ja. Das haben sie eigentlich auch noch gut, da haben sie sehr gut eingebaut, ja. Ja, sie haben sehr, also sehr unterschiedliche Typen in dieser, mhm. dieser kleinen Gruppe. Das Witzigste finde ich auch, wenn man Howard Stark, wie klein das der ist, und dann wuselt der immer so durchs Zeug. Das ist mir jetzt gerade nur noch eingefallen zu diesen. Wenn der da auch noch mitgelaufen wäre, oh, dann wäre es auch noch mal eine ganz andere oh, Figur Gott, ja. gewesen, weil der auch so. So. Ja. Ja, und dann habe ich eigentlich nur noch so. Noch eine einzelne Beobachtung, also wir wissen jetzt die Beleidigung des Jahrhunderts, also als sie da ja. zu Sousa sagt, I'm seeing Daniel Sousa, but I'm hearing Jack Thompson, quasi. Ja, genau. Das könnte jetzt so zur laufenden Beleidigung unter denen werden, du oh. Jack Thompson, du. Das ja. wäre was. Aber stimmt, ja, das sind diese, dass sie da, sorry, ja, genau. Dass diese, dass Sousa dann wie dieses Gegenstück bildet, aber da hat doch auch wieder dann dieses Pflichtbewusstsein, aber dieses nicht unbedingt immer positive Pflichtbewusstsein reinkommt. Und ja. dann Peggy da ist, die, die sozusagen die Gegensteuer immer bietet. Das ja, ich glaube, später guckt sie ihn dann irgendwann auch mal so befriedigt an, als Rose dann irgendwann zusammenhält oder so. Ja, ah ja, stimmt. Ja. Eben, weil er glaubt ihr nicht, dass sie eben dazu fähig ist, mitzumachen. Ja. War das an dieser Stelle? Das weiß ich eben nicht mehr, wo sie ihm das gesagt hat. Also das oder? Mit der Beleidigung, ja, das ja. ist, sie gucken da beide zusammen zu Rose rein. Ah, okay. Jetzt, okay genau. Jetzt und später, als sie dann in diesem Keller unten sind, schaut sie ihn, glaube ich, mal so an, dass ja. Rose losgeht und sagt, ich knüpfe mir die Kerle vor im nächsten Gang oder so. Mhm. Ja. Aber hattest du noch einen Punkt, der dir gut gefallen hat an der Folge oder haben wir alles besprochen? Also jetzt gut gefallen. Ich habe so als Hauptpunkt habe ich eben dieses Love Triangle. Dann, also was mir eigentlich zuerst gut gefallen hat, also da, als da Peggy eben runterfiel, und dann, zuerst einmal, es war ja auch eine rechte Höhe. Also aha. eigentlich müsste schon der Fall alleine, ja. Fand ich schon krass, aber das war anscheinend dann kein Problem. Also typisch halt, wenn man die Hauptfigur einer Actionserie ist, dann passiert da halt nicht viel. Aber dann war sie ja wirklich eben, hatte sie da dieses Stahl, Kabel, Ding da durch ihren Ding. Also eben, in Wirklichkeit wäre sie da wohl dann schon... wäre eine Person wirklich dann schnell tot, denke ich, weil er dann auch die Niere, okay, also kommt drauf an, wie schnell man sie dann behandelt. Und nachher, ja, ich habe dann einfach gesagt, okay, da muss man einfach ignorieren. Aber einfach dieser Moment, wo sie da lag und du realisierst, was da jetzt, dass sie wirklich so eine starke Verletzung hat, also da war ich wirklich wie, da hat mich die Serie sehr aufgerüttelt. Aber nachher war es halt schnell vorüber und dann wusste wobei, ich, ja, klar. Für mich hat sich die Folge schon auch so, wie als Zwischenfinale angefühlt, weil ich fand es eine ziemlich, also es spitzen sich einige Dinge zu, also eben Peggy ist das erste Mal so richtig, richtig ernsthaft verletzt und ich weiß auch nicht, ich meine, ja, sie liegt am Ende da und redet, aber trotzdem, sie liegt im Bett und muss sich erholen und das kennen wir jetzt von Peggy nicht so. Das stimmt, ja. Und Jason Wilkes verschwindet wieder und er versucht noch was Wichtiges zu sagen. Sowohl will er einfach Zeit mit ihr verbringen, als auch hat er dann noch was zu sagen zu Dark Matter. Und eben Whitney Frost kommt so findet sich irgendwie ein in ihre Rolle. Also eben, sie weiß, was sie will, sie spürt ihre Macht, sie war jetzt auch in diesem Konflikt quasi die Übermächtige. Das mit Daniel Sousa und der Verlobung kam raus, also irgendwie spitzt sich gerade alles ein bisschen zu. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir gerade so an einem Höhepunkt sind und dann wieder ein bisschen was Neues kommt, aber dann bin ich einfach mal gespannt auf nächste Woche, auf die 2 Folgen. Ja, ich glaube, da wird, also ich habe halt schon Bilder oder so News dazu gesehen, ich glaube, das wird cool. Gut. Und gut. Im Agent Carter hat ja eigentlich irgendwie nur 10 Folgen, aber zum Teil so die Fortschritte, weil es halt wirklich auf einen Fall sich konzentriert, was sehr gut ist, aber dann geht es halt doch vielleicht nicht in jeder Folge irgendwie so bam bam, irgendwie so eine krasse weiß nicht, Punkt, klar, über den man dann stundenlang reden kann. Finde ich, hat es dann halt nicht unbedingt, weil hier was, also Fortschritte in dem Sinn einfach, sie haben beim verhindert, dass da Whitney Frost diese Atombombe holen kann und dann einfach, also man weiß jetzt, dass die eine Atombombe holen will, um noch mehr Dark Matter zu kriegen, aber sonst irgendwie, ja, ich glaube, es sind dann noch sehr viel Zeit eigentlich, obwohl es nicht. Aber dafür sind Schritte im Kleinen. Eben, wir haben jetzt dieses, wir haben dieses Team von Agents verschiedener Art quasi. Jarvis hat auch wieder eine neue Aufgabe bewältigt im Feld, was ja für ihn neu ist. Also er, seit Beginn der Serie wird er immer stärker eingebunden. Ja, stimmt. Genau, und eben auch Whitney Frost hat wie einen neuen Schritt gemacht. Also ich glaube, genau, wir haben einfach im Kleineren diese Entwicklung. Nun, dann verabschieden wir uns hier. Viel Spaß noch beim weiteren Serienschauen und mit Agent Carter. Wir waren Ann-Sophie und Nuria. Tschüss. Tschüss.